Meine Damen und Herren, ich bin romantisch und ich schwärme so für die Natur. Und ich gehe rasend gern spazieren, gerade im Frühling über Wald und Flur. Meine Damen und Herren, seien Sie mal ehrlich, Ihnen wird es so wie mir ergehen. Und Sie brauchen sich auch nicht zu schämen, denn romantisch sein ist schön. In einer Nacht im Mai, da kann so viel passieren, man kann sein Herz verlieren, und das geht eins, zwei, drei. In einer Nacht im Mai, da kann man herrlich träumen, und unter grünen Bäumen geschieht so mancherlei. Und bis der frühe Morgen graut und laut der erste Hai,